So, wir treten hier einen halben Kerl in sämtlichen Regalen die gesamte studentische Linke dokumentiert. Warum sammeln wir überhaupt oder haben wir überhaupt gesammelt? Es ging darum, dass man die Geschichtsschreibung später nicht den Polizeiakten überlassen darf. Aber inhaltlich, worum es eigentlich ging, was diskutiert worden ist, kein Mensch hat das. Und das galt es nun festzuhalten und zu sammeln. Ende der 60er Jahre machte sich eine ganze Studentengeneration auf, die Welt zu verändern. Wie ihre Idole der Rockmusik ließen sich viele lange Haare wachsen. Studenten riefen zur sexuellen Revolution und zur freien Liebe auf. Sie forderten eine Bildungsreform und demonstrierten gegen den Krieg in Vietnam. Die zahllosen politischen Manifeste, die auf den Straßen und an Universitäten verteilt wurden, wanderten in Sigvard Lönnendonkers Archiv. Vor allem Geschichtswissenschaftler, Filmregisseure und Journalisten aus aller Welt suchen heute beim Archivar der außerparlamentarischen Bewegung und seinen Unterlagen Rat. Als zum Beispiel ein Filmteam die berühmte Kommune 1 in Berlin als Hort der marxistischen Revolution beschreiben wollte, weist sie der Archivar auf den richtigen Weg. Die sahen das, sagt der Marx, Engels, Lenin und so, auch herrlich, wollen wir das drehen. Da drehen wir, da haben wir ja gleich alles, was wir brauchen. Und ich sage, wie bitte, was wollen wir machen? Über Kommune 1 wollen Sie drehen? Entschuldigung, sage ich, da sind Sie hier ein bisschen falsch. Da müssen wir in die andere Abteilung gehen. Und das hatte ich auch, da habe ich Ihnen die Mickey-Maus-Hefte gezeigt. Ich habe gesagt, das lag bei der Kommune auf den Tischen und nicht Marx und Engels. But if you want money for people with minds that hate. In der Kommune 1 in Berlin dröhnte vor allem die Musik der Beatles aus den Lautsprechern, erinnert sich Lönnendonker. Die politischen Auseinandersetzungen fanden an den Universitäten und auf den Straßen statt. Enttäuscht von den Verbrechen der USA in Vietnam, stellte eine ganze Generation die Machtstrukturen des Establishments prinzipiell in Frage. Es war diese fürchterliche Erkenntnis, dass als solch ein Land, was von uns als Nation, also als vorbildlich demokratisch angesehen wurde, in der Lage war, industriell ein ganzes anderes Volk also zu vernichten. Die Demonstrationen der Studenten gegen den Vietnamkrieg endeten oft in regelrechten Straßenschlachten mit der Polizei. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Sie hat auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. In einer durch die Springerpresse völlig aufgeheizten Atmosphäre, die täglich mit Hetzparolen gegen die Studentenproteste polemisierte, kam es schließlich zu einer ersten Katastrophe. Wie stark Benno ohne Sorg, Student in West-Berlin. Was wisst ihr über ihn? Wie stark Benno ohne Sorg? Ganz schlimm wurde es natürlich dann nach dem 2. Juni. Am 2. Juni wurde ja Benno ohne Sorg ermordet, muss man sagen, von einem Polizisten. Wir dachten, jetzt ist alles vorbei. Wo leben wir eigentlich, nicht? Und wir alle hatten so das Gefühl, wenn wir die verbrieften Rechte des Grundgesetzes in Anspruch nehmen, dann haben wir gute Chancen, erschossen zu werden. Student in West-Berlin, was wisst ihr über ihn? Wie stark Benno ohne Sorg? Als sich einige der Aktiven entschieden, selbst zu den Waffen zu greifen, geriet der Archivar der Bewegung ins politische Abseits. Was ich vorher antiautoritäre Bewegung nannte, die kippten um in den totalen Autoritarismus. Also in diesen Gruppierungen konnte man ja praktisch also nicht mehr einen Atemzug machen, ohne dass die Partei einem das vorgeschrieben hatte. Es ging ja so weit, dass die menschlichen Beziehungen, sprich die Freundschaften und wer mit wem ins Bett ging, von der Partei bestimmt wurden. Trotz gegensätzlicher Ansichten genoss Lönnendonker weiter das Vertrauen der Linken und der in ihr Aktiven. Deshalb konnte er im Archiv der APO alle Materialien sammeln, die das Zeitgeschehen dokumentieren. Von den Geschichten von Mickey Maus bis zu den Originaldokumenten der Rote Armee-Fraktion.